take our weapon in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are going to talk about the beginning and the end of Satan. Heute werden wir über den Anfang und das Ende vom des Teufels reden. Amen. Amen. The rise, you can also call it the rise and fall of Satan, the devil. Der Aufstieg und der Fall des Teufels. Praise the Lord. The rise and fall of Satan, the devil. Der Aufstieg und der Fall Satans. Are we there, please? Praise the Lord. Hallelujah. No matter what anyone said about anything, it is important to check what Jesus' attitude is towards that thing. Es ist wichtig, dass wir überprüfen, was Jesus zu dieser Sache sagt. Amen. Amen. No matter what people say about things, egal was Menschen über Dinge sagen, we are to go to what Jesus said about those things. Wir müssen überprüfen, was Jesus über die Sachen sagt. Amen. Amen. Because he is the manifestation. Weil die Manifestation ist. The embodiment of God. Die Verkörperung von Gott. Amen. Amen. That's Jesus Christ. Das ist Jesus Christus. In Colossians 1. In Colossians 1. The Bible said everything was created by him and for him alone. Sagt die Bibel, dass alles für ihn und durch ihn entstanden ist. So whatever we are doing here, egal was wir hier tun, you go to Christ and know some perspective. You have to go to Christ and know his own perspective. Also, du gehst zu Christus und kennst auch seine Perspektive. Praise the Lord. Amen. In Colossians, please go to Colossians 1. Colossians 1. So that there are some that maybe they have just heard it for the first time. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. That's why I like always to go to the places. Amen. Amen. Colossians 1:16-17. He said, "For by him we are all things created, that are in heaven, and that are in earth." Are you there, please? Mm-hmm. He said, "Visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him." Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Let us stop there. Amen. Amen. All things that were created by him, by Jesus Christ, and for him alone. Alles wurde durch Jesus und für Jesus geschaffen. It means it is all about Jesus Christ. Das heißt, es geht nur um Jesus Christus. And it should be about Jesus Christ alone. Und es sollte immer nur um Jesus Christus gehen. In Hebrews 2:10. In Hebräer 2:10. Please go to Hebrews 2:10. Hebrews 2:10 said the same thing. Da hat das gleiche gesagt. Amen. He said, "For it became him for whom are all things, and by whom are all things." For whom are all things, and by whom are all things. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist. Praise the Lord. Yeah. Hebrews 1:1-3. 1 bis 3. Let's go to Hebrew 1. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. He said, God, who had sundry tongues and the diverse manners, spake in time past unto the fathers by the prophets. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Vers 2. Hat in these last days spoken unto us by his Son. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Praise the Lord. Hallelujah. You can see here is he telling us that there was the period of the Father, the period of the Son. Selbst hier lernen wir, dass es die Zeit period. Vom Vater gab und jetzt und auch die Zeit vom Sohn. Amen. He said, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Heir of all things. Der Erbe von allem. Not for some few things. Nicht von wenigen. Not some, you know, a lot of things, but all things. Erbe von allem. It means without Christ there is nothing. Ohne Christus gibt es nichts. Praise the Lord. Yeah. You can see where why problem is everywhere today. Du kannst also sehen, wo das Problem liegt. You know that people that there is that people sin is not people's fault. Dass Menschen sündigen, das ist noch nicht mal ihre Schuld. That people are killing people, that is not even their fault. Dass sie sogar töten, ist auch nicht ihre Schuld. What is our fault? Is that we reject Jesus Christ. Was unsere Schuld aber ist dass wir Jesus verweigern. What is our fault is that we ignore Jesus Christ. Wir ignorieren ihn, das ist unsere Schuld. We inherited sin. Wir haben die Erbe die Sünde vererbt. It is inheritance. Es ist Erbe. It's really from generation to generation. Es ist von Generation. It came from Adam, you know, from one to another. Es kam von Adam. You are not Adam. Du bist aber nicht Adam. Amen. Sin came from, you know, from thousand years ago. Die Sünde kam von tausend Jahren. And you know, God knows that it is not even your fault. Und Gott weiß, dass es nicht mal deine Schuld ist. That you are a killer. Dass du ein Mörder bist. That you know, if you violate one, you commit all. Wenn du ein Gesetz brichst, dann brichst du alle. And that is why you better embrace Jesus Christ and pay the price. Solltest du Jesus Christus annehmen, der den Preis gezahlt hat. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You inherited sin. Du hast die Sünde vererbt bekommen. And that is why it is not your fault that you sin. Deshalb ist es nicht deine Schuld, dass du sündigst. But your fault is you ignore Christ. Aber deine Schuld ist, dass du Jesus ignorierst. You refuse to listen to him. Du willst nicht auf ihn hören. You know that you are not God. Du weißt, dass du nicht Gott bist. And you know there is God. Aber du weißt, dass es Gott and ist. You never seek him. Aber du suchst nie nach to guide and direct your life. Damit er dein Leben führt. Is somebody getting it? Parents should never choose God for anybody. Eltern sollten niemals Gott für jemanden sollten niemals die Entscheidung nehmen. Amen. My mother is a Catholic. That's why I'm a Catholic. Meine Mutter ist Katholikin, deshalb bin ich auch Katholik. My parents are Muslim. That's why I'm a Muslim. It's so evil. Meine Eltern sind Muslim, deshalb bin ich auch Muslim. Das ist böse. Amen. Salvation is personal. Errettung ist eine persönliche Sache. Amen. Three people can be here. Only one can even be saved, or none of them at all. Es können drei Menschen da sein, aber vielleicht nur eine Person errettet oder vielleicht keiner von denen. Salvation is personal. Errettung ist God is not going to ask you about your mother. Gott wird dich nicht nach deiner Mutter fragen. About your children. Oder deine Kinder. He's going to ask you, what did you do with Jesus Christ? Er wird fragen, was hast du mit Jesus? What did you do with my son? Was hast du mit meinem? He's not going to ask you about stealing, lying or all those sins that people call sin. Was du gemacht hast, was du nicht gemacht hast. He knows that those sins that they are not even your fault. Er weiß, dass diese Sünden nicht mal deine Schuld sind. That they are your inheritance. Das ist alles dein Erbe. He's going to ask you, what did you do with my son? Er wird dich aber viel mehr fragen, was hast du mit meinem Sohn? I gave you my son. Ich habe dir meinen Sohn. Why don't? Why did you not believe him? Warum hast du ihm nicht geglaubt? Praise the Lord. He loves us so much. Er liebt uns so sehr. He hates sin. Er hasst Sünde. That he loves sinners. Aber er liebt den Sünder. He hates sin so much. Er hasst die Sünde. Amen. He cannot stand sin. Er kann die Sünde nicht ab. He cannot stand sin at all. Anything sins, God cannot. God cannot. That is why if you look at if you look at Genesis, wenn du die erste Mose anguckst, he introduced death. Gott hat den God created death. Gott hat den Satan. Tod erschaffen, nicht der Teufel. Let me leave there. We'll go there later. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 3. He said, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Praise the Lord. Amen. Amen. Dieser, also Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst verbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Praise the Lord. Hallelujah. In Vers 3 said to know the true God, you have to go to Jesus Christ. In Vers 3 stellen wir also fest, dass du Gott nur durch Jesus Christus kennenlernen kannst. Only through Jesus Christ. Nur durch Jesus Christus. You can know the true God. Kannst du den wahren Gott erkennen? Because he is the true God. Weil er der wahre Gott ist. Only through Jesus Christ. Nur durch Jesus Christus. You can't get to the true God. Kannst du zum wahren Gott kommen? Amen. Mm-hmm. I am the way, the truth and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. John 14, verse 6. Johannes 14, verse 6. He said, there is no other way. Es gibt keinen anderen Weg. I am the only way. Ich bin der einzige Weg. He did not say, I am a way. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Weg. A way means there are other ways. Ein Weg heißt, es gibt verschiedene Wege. He said, I am the way. Er sagt, ich bin der Let's Weg. Go there, please. Amen. Mm-hmm. We either believe Jesus or we call him a liar. Yeah. Wir glauben entweder Jesus oder nennen ihn einen Lügner. Amen. We either believe him or call him a liar or a criminal. Wir glauben ihn oder nennen ihn. Praise the Lord. Hallelujah. Johannes 14, Vers 6. Jenny, not Jennifer, help us to read this one. Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. He said, there is no way to the true Father es gibt keinen except Weg zum through me. Wahren Vater als nur durch mich. If you go through religion, you are going to meet somebody, not the true God, but Satan. Wenn du zur Religion gehst, wirst du auf jemanden treffen, nicht den wahren Gott, sondern auch den Teufel. If you go through all this Muhammad, you know all these different things that people worship. Wenn du durch andere Wege gehst, was Menschen verehren. Amen. Buddha and everything. You know, they worship, they have a lot of things that they worship. Menschen verehren Verschiedenes. You are going to meet something, but not treffen, the true God. Aber nicht auf den wahren you are going to meet Satan. Du wirst den Feind treffen. He said, I am the way. Er sagt, ich bin der Weg. To the Father. Zum Vater. It means no other. Das heißt, kein anderer. Praise the Lord. Amen. Amen. You know what Jesus did not do, God did not even do. Jesus hat nur das gemacht, was sein Vater gemacht hat. Amen. He said, whatever I do is what my Father always do. Jesus sagt, was ich mache, das macht mein Vater auch. People die today. Menschen sterben heute. And people, especially, you know, religious people, they believe God has taken them. Vor allem religiöse Menschen denken, dass wenn jemand stirbt, dass Gott das Gottes Wille ist. God never take anybody. Aber Gott nimmt niemanden. He never kill anybody. Er tötet niemanden. He's not a killer. Er ist kein Mörder. When Jesus came into this world, als Jesus auf diese Welt gekommen ist, he said, "Do not hear we just read." He said, "He is exact image of God." Jesus hat gesagt, dass er der exakt, dass er der, das Ebenbild Gottes ist. He is exactly the image of God. Er ist das genaue Ebenbild Gottes. It means what God never do or did, Jesus did not even do any of them. Das heißt, was der Vater nicht machen will, hat auch Jesus Christus nie gemacht. Like Jesus, he said, "I do what my Father do." Er sagte, ich mache das, was mein Vater tut. I please him always. Ich gefalle ihm jederzeit. I am sent by him. Ich bin von ihm gesandt worden. Praise the Lord. Amen. You know, some don't even want to believe that Jesus Christ is God. Einige wollen nicht mal glauben, dass Jesus Christus Gott ist. He is God. Aber er ist Gott. You read John 1. Lese Johannes 1. Amen. From verse 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott. Everywhere, there are places we go today. The book of Isaiah. He called Jesus the Almighty God, the Everlasting Father. Selbst im Alten Testament wird Jesus Christus als Gott bezeichnet. Praise the Lord! Hebrew 1:8 also. Auch. Praise the Lord. Hebrew 1:8. Amen. Also, amen. There are many places in the Bible. Everywhere is telling us that Jesus Christ is God. Die gesamte Bibel sagt, dass Jesus Gott ist, nicht nur das Neue Testament. Praise the Lord. Amen. God never kill anybody. Gott ist kein Mörder. Death came because of you. Der Tod kam wegen it uns. Came through you. Es kam durch uns. God created death. God hat den Tod erschaffen. But you gave death power to kill you. Aber du hast den Tod die Kraft gegeben, mich zu töten. He told Adam, "If you disobey me, you will. I will make sure you die." Er hat Adam gesagt, wenn du mir nicht gehorchst, werde ich dafür sorgen, dass du stirbst. He warned Adam. Er hat Adam just gesagt, like he warning us today, genau to come to Jesus, waren, zu Jesus Christus, to embrace Christ. To have a relationship with Jesus Christ. He's warning us today. The same one is still there today. And nobody is listening. Amen. He gave us Jesus. He gave us himself. The whole God came into this world. And God came in diese Welt. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. God, der Vater, der Sohn, he came into this world. Der kam in diese Welt. To pay the price. Um den Preis zu zahlen. To tell you that I love you. Um dir zu sagen, ich liebe dich. To show him, to show you that how much he loves you. Um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. And no one wants to even hear about aber him. Keiner will wirklich davon no haben. One wants to even know him. Keiner will davon hören. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. God never kill anybody. Gott ist kein Mörder. You know how you know that? Weißt, woran because Jesus, when he came, he did not kill anybody. Weil Jesus nie einen Menschen getötet hat. He did not kill. He spent, you know, 33 and a half years. Er war 33 Jahre hier. He did not kill anybody. Er hat keinen Menschen das Leben genommen. Because, you know, he is exact image of his Father. Wie gesagt, er ist das Ebenbild Gottes. He said, "As my Father sent me, so have I sent you." He sent us. We are just messengers. Genauso wie der Vater Jesus gesandt hat, so wurden wir auch von Jesus in diese Welt gesandt. Praise the Lord. Halleluja. Your loved ones that are dead, it's not God that killed them. Deine Familie or take them. Deine Familienmitglieder, die gestorben sind, ist nicht an Gottes Wille gewesen. Praise the Lord. Amen. It was man that chose death. Der Mensch hat sich für den Adam chose to die. Adam hat sich für ihn God warned him. Obwohl Gott Adam gewarnt hat. He did not create man to die. Er hat den Mensch nicht dafür geschaffen. But you know, Adam chose to die. It was his choice. Adam hat sich dafür entschieden. He chose to disobey God. Er hat sich dafür entschieden, Gott zu missachten. And God has to make sure he died. Und Gott musste sich an sein Wort halten. Because he is a faithful God. Weil er ein treuer he never lies. Er lügt nicht. He keeps to his word. Er hat sich once he speaks, he obeys his word. Wenn er einmal was sagt, hält er sich auch daran. Once he speaks, his word becomes law. wenn er was sagt, if somebody dann wird gets in it. Gesetzt und ausgeführt. Praise the Lord. We are going to deal with Satan. Wir werden uns mit dem Teufel auseinandersetzen. Let me even put it this way. We are dealing with Satan. Wir setzen uns sogar jetzt gerade mit dem Teufel auseinander. Because he is a very important person in the experience of a human. Weil er eine besondere Persönlichkeit ist in dem Leben eines Menschen. Very, very important person. Eine wichtige Person. Amen. Amen. He is so important that you are to know his devices. Er ist so besonders, dass du seine Waffen kennen musst. Praise the Lord. Hallelujah. He is a person. Er ist eine Person. Just like the Holy Spirit is a person. Wie der Heilige Geist eine Person. Satan is a person. Satan ist auch eine Person. But he is not your brothers and sisters. Aber er ist nicht deine Brüder. Or the people outside. Oder die Menschen You choose to become him. Du entscheidest dich, wie er zu sein. Are you getting it? Mm. Hmm. We'll understand it later if you are not getting it. That's what people are doing already. Praise the Lord. Amen. If you are of Christ's family or not, wenn du zu Christus gehörst oder nicht, you are going to deal with the devil. Wirst du dich mit dem Teufel auseinandersetzen. Amen. You know, churches are not even preaching about him today. Viele Gemeinden predigen noch nicht mal bei den In Old Testament, you know, the devil was not mentioned a lot. Im Alten Testament wird der Teufel nicht mal so sehr erwähnt. Because no one had the power to deal with him. Weil damals hatte keiner die Kraft, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Because Jesus had not paid the price. Weil Jesus noch nicht den Preis gezahlt hat. But now, aber jetzt, he's a loser. Ist er ein Loser? Praise the Lord. But now, jetzt, you have the power and the authority if you belong to Jesus Christ. Du die Kraft und die Autorität, wenn du zu Jesus Christus Satan bist. Is zero. So ist der Teufel nicht. He's under your feet. Er ist unter deinen Füßen. He is afraid of you. Er hat Angst vor dir. You know, he was always afraid. When Jesus go to places. You know, when Satan, those people that are possessed of with Satan, you know, they always cry, what have you come to do with us? Have you come to destroy us? Als Jesus hier auf Erden war und durch die Menge gegangen sind, waren Menschen, die von Dämonen besessen waren, voller Angst, haben gesagt, was hast du mit uns zu tun? So also, he is evil cry when he sees you today. Und genauso hat der Teufel auch Angst, wenn er dich sieht. That's why when some people, when you go to some places, people, they are not comfortable with you. Deshalb gibt es Situationen, wo Menschen sich nicht in deiner Gegenwart wohlfühlen, weil du Christus in dir hast. It's not because of your color. Es geht nicht um deine Hautfarbe. There's spirit that is fighting spirit. Es geht um Geist und Geist. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. Many people don't believe in the devil. Viele glauben nicht mehr an den Teufel. They don't believe in a devil. Sie glauben nicht an den Teufel. Amen. They don't believe there is a devil. Sie glauben nicht, dass es einen Teufel gibt. If you believe or not, ob du es glaubst oder nicht, that does not mean he cannot still kill and destroy you. Ändert das nicht daran, dass er töten und zerstören kann. If you believe or not, that does not mean he cannot still kill and destroy you. Ob du es glaubst oder nicht, er kann dich trotzdem zerstören. Amen. It's like electricity. Es ist genauso wie mit Strom. If electricity is naked, wenn der Strom offen ist, if you believe it can shock you or not, put your hand and see. Ob du glaubst, dass es dir Schaden zufügen kannst oder Touch nicht, it. Wenn du es anfällst, dann wird es dir trotzdem Schaden fügen, auch wenn du es nicht glaubst. It's like you know fire. Es ist genau wie Feuer. If you know, if you believe it's going to burn you or not. Ob du glaubst, dass es dich verbrennen wird oder nicht. If you put your hand, it will burn you. Wenn du es anfasst, wirst du verbrennen. Amen. You know, people, they think that once I don't believe that he's dead, that it means, you know, he means Satan has been very successful in his own job. Menschen glauben, ob ich an den Teufel glaube oder nicht, spielt keine Rolle, aber so hat der Teufel seinen Sieg bekommen. Again, Allah do not believe there is a devil. Viele glauben nicht, dass es einen Teufel gibt. That means the devil has been very successful. Das heißt, der Teufel war bisher sehr erfolgreich. Very, very successful. Sehr erfolgreich. Because one of his major weapons is to make you not to believe in him. Denn einer seiner größten Waffen ist, dich glauben zu lassen, dass es ihn gar nicht gibt. If you don't believe him, you don't believe he exists, then you will not believe God even exists. Wenn du nicht mal glaubst, dass es einen Teufel gibt, dann wirst du auch nicht glauben, dass es einen Gott gibt. If you believe God is there, but only Satan is not there, you know. Es kann auch sein, dass du glaubst, dass es einen Gott gibt, aber nicht den Teufel gibt. Da hat er trotzdem gewonnen. Amen. You know, if you go to a doctor and you are sick, you go to a doctor. Wenn du krank bist, dann gehst du zum Arzt. And they check you. Und sie untersuchen dich. Amen. And if they cannot find your problem, und wenn sie nicht wissen, was mit dir los ist, just using the natural things to explain it. Amen. That does not mean you don't have problem. Heißt das nicht, dass du nicht trotzdem ein Problem hast? But you are sick. Du bist trotzdem. That they cannot find the source of your sickness or whatever is wrong with you does not mean you are not sick. Auch wenn sie die Ursache deiner Because you are really sick. Auch wenn sie die Ursache deiner Krankheit nicht erkennen können, heißt es nicht, dass du trotzdem krank bist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Again, one of his major weapons is to make you not to believe in him. Eines seiner größten Waffen ist, dich glauben zu lassen, dass es ihn nicht gibt. Not to believe that he exists at all. Dass du nicht mal glaubst, dass er überhaupt existiert. Let's go to 2 Corinthians 4:4. 2. Korinther 4:4. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians 4:4. 2. Korinther 4:4. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? He said, and in whom the God of this world? Who is the God of this world? Satan. Der Teufel ist der Gott dieser Welt. Satan, you know, the Bible calls Satan the God of this world. Die Bibel nennt den Teufel den Gott dieser Welt. The God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, to shine unto them. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt zeigt, also Satan, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. To blind your mind. Der Teufel hat die Sinne des Menschen verblendet. Their minds are blind. Ihre Sinne sind verblendet. They cannot see Christ as the solution. Sie können nicht Jesus Christus als die You can preach and preach and preach, they never see it. Egal wie oft du predigst, sie wollen es nicht erkennen. Why? Because Satan blinded. Weil der Satan sie. They are blind by Satan. Weil sie verblendet sind. Praise the Lord. Oh, yeah. They cannot see Christ. Sie können den Teufel. You can preach from today to November, don't be talking. Auch wenn du wirklich alles They are blind. Willst, das liegt daran, weil sie verblendet wurden. Their mind is so, you know, it's so dark. Ihre Sinne sind so dunkel. Amen. They never allow the light of the gospel to shine in. Sie wollen nicht zulassen, dass das Licht des Evangeliums reinscheint. Praise the Lord. Amen. Here also tell us that he said, "Who is the image of God?" Christ is the image of God. Christus ist das Ebenbild Gottes. And I said, if you are looking for the true God, you go to Jesus Christ. Deshalb, wenn du nach dem wahren Gott gehst, suchst, gehst du zu Christus. It is not you go to religion. Nicht zur Religion. Amen. You go to Christ. Du gehst zu Christus. He is the image of the true God. Er ist das Ebenbild des wahren Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. Let me. I want to have verse 5. It's like here. He said, "For we preach not ourselves, but Christ Jesus, the Lord, and ourselves, your servant, for Jesus' sake." You know, I said it today. That you know, if even nothing is working for you, preach Christ. You are not preaching yourself. Auch wenn dein Leben nicht funktioniert, predige Christus trotzdem weiter. Es geht gar nicht um dich, sondern um Jesus Christus. Praise the Lord. It is not about you, it is about him. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Jesus Christus. You are not telling him you are the solution. Du sagst nicht Menschen, dass du die Lösung bist. You are not telling them you are that they should come to you. Du sagst Menschen nicht, dass sie zu dir. You are not telling them you are the solution. Oder dass du die Lösung bist. You are telling them go to Christ. Du sagst den Menschen, is somebody getting it? You are telling them come to Jesus. Du sagst in die Wahrheit, komm zu Jesus Christus. Because it's not about me. Weil es nicht um is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. We were in 2 Corinthians 4:4. Wir waren in 2. Korinther 4:4. No, they said that, you know, that the God of this world blind the mind of those that refuse to believe. Dort steht, dass diejenigen, die sich weigern zu glauben, verblendete Sinne haben. Satan's number one weapon is ignorance. Die erste Waffe vom Teufel ist die Ignoranz. Lack of knowledge. Mangel am Wissen. Not knowing. He loves you not to know. Er liebt es, dass du. If you don't know this, he loves it. Dass du kein Wissen hast. Amen. In Hosea, the book of Hosea. Im Buch von Hosea. You know, God did not even blame destruction on Satan. Steht, dass Gott den Teufel nicht für die Zerstörung he blamed on lack of ignorance. Verantwortlich gemacht hat, sondern dass die Ignoranz der Grund für die Zerstörung des Menschen ist. That you don't know that he is a liar. Dass du nicht weißt, he keep on deceiving you. Dass der Teufel ein Lügner ist, so kann er dich weiter verführen. Amen. That you don't know that Christ is the solution. You will never embrace Christ. Lack of ignorance. Amen. Praise the Lord. That you don't know that this is not about problem. It's about he that is in you that is greater than he that is in the world. Dass du nicht weißt, dass Christus größer ist als das, was außerhalb ist, das ist das Problem. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Until you know the truth, you are never free. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, bist du auch nicht frei. Amen. Amen. To know Jesus Christ. Jesus Christus zu kennen. In John 17, let's go to John 17. Johannes 17. Verse 3. Vers 3. Praise the Lord. Hallelujah. We are saved to know Jesus Christ. Wir sind errettet durch Jesus Christus. Salvation means to know Christ. Errettung heißt, Jesus Christus zu kennen. Salvation means to know the only true God. Errettung heißt, in allen Fragen Gott zu kennen. Amen. Amen. To know him as your father. Ihn als seinen Vater zu kennen. And not knowing him as a master. Und nicht als ein Master oder Prophet. Amen. It's not a master, it's not a prophet. Kein Prophet. Amen. You know, in the old, he was a master to them. It was a servant and a master relationship. Früher, bevor Jesus Christus da war, ging es um Knecht und Herrbeziehung. Praise the Lord. Amen. But now it is a father and a son relationship. Aber jetzt ist es eine Vater-Sohn Beziehung. To know him, in verse 3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God. And Jesus Christ, whom thou hast sent. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Praise the Lord. Hallelujah. To know you, the only true God. Dich, den einzig wahren Gott, zu kennen. You know, there's a separation there of God and Jesus Christ. Do you see there? Hier wird zwischen Gott und Jesus Christus unterschieden. Amen. Amen. You know, Christian, they don't even separate it. We have to separate it. Im Christentum wird nicht unterschieden, aber wir müssen wissen, weshalb wir es unterscheiden. In the kingdom of heaven, you separate it. Im Königreich Gottes unterscheidest du das. Amen. Amen. You separate, you know, God and Jesus Christ. Du unterscheidest auch zwischen Gott und Jesus Christus. Because some people are saying, let's go to Matthew 5. Matthew 5. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Jesus said, you don't add them. It's not, we was not even talking about sin or whatever is in this world. You know you don't add them. But he was telling you that you don't add the Father and the Son. Jesus hat gesagt, dass man den Vater und den Sohn nicht vermischen soll. Amen. They are different. Es gibt einen Unterschied. The word of God and the truth are different. They are not the same. Das Wort Gottes, was in der Bibel steht, die Information und die Wahrheit, das sind zwei verschiedene Dinge. We just read where Jesus, you know, there is separation. He said, believe in the Father, the only true God, and believe also in him that he sent. In Johannes separation. Stand, dass du zwar den wahren, dass einmal den wahren Gott erkennen sollst und Jesus Christus. Es gibt eine Trennung in dem Vers. In Matthew 5. Matthäus 5. From verse 37. Von 37. He said, but let your communication be yea, yea, nay, nay. For whatsoever is more than this cometh of evil. Amen. Amen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. It means don't argue with people. Das heißt, streite nicht mit Menschen. Amen. Nicht mit Menschen. Don't argue with people. Diskutiere nicht mit Menschen. You cannot argue people into the kingdom. Du kannst nicht Menschen das Königreich Gottes. You cannot argue them. It comes by revelation. Es kommt durch die Offenbarung. Without revelation, they cannot even follow Christ. Ohne Offenbarung kann keiner Jesus folgen. Praise the Lord. You cannot argue and then argue. You know, if you might even win, that does not mean they will come to Christ. Du kannst Menschen die besten Argumente geben. Was heißt nicht, dass diese Argumente dafür sorgen, dass sie zu Christus kommen? Because with the natural sense, you cannot believe Jesus Christ. Damit den natürlichen Sinn kann keiner an Jesus Christus glauben. With your natural sense, you believe your school, you can pass your schoolwork. Mit deiner menschlichen Intelligenz kannst du in der Schule weiterkommen. You know, with your natural sense, you know, well, that the natural faith. Once you sit down on a chair and you know there is problem with the chair, you will now, you can see that there is problem with the chair and you will have the faith that this chair will can fall you or there, you can have problem. You are going to have problem with this chair. Mit deinem menschlichen Verstand kannst du verstehen, dass wenn ein Stuhl kaputt ist, es dafür sorgen wird, dass du vielleicht runterfällst. Das kannst du verstehen. But to believe Christ, aber Christus zu glauben, it is with another faith. Ist das mit einem ganz anderen Glauben. The supernatural faith. Mit einem übernatürlichen. Because you cannot see Christ with your natural eyes. Weil du Jesus mit deinen natürlichen Augen nicht sehen kannst. That is why science today, they don't even want to believe there is God. Deshalb will die Wissenschaft nicht glauben, dass es Gott gibt. They don't even want to believe that there is a spirit. Sie glauben nicht, dass es ein Geist ist. Not a spirit. Es gibt nichts Geistliches in ihren Augen. Amen. Because, you know, anything spirit is revelation. Weil das Geistliche eine Offenbarung ist. It's what the five senses cannot see. Das können die fünf Sinne nicht sehen. You cannot feel it. Du kannst es nicht fühlen. And that's why God is not going to give you somebody you are having feeling for. Deshalb. Some people don't like that. Deshalb wird es nicht dann. Deshalb wirst du von Gott nicht die Person bekommen, für die du Gefühle hast. It doesn't work by feelings. Weil es nicht um Gefühle geht. Oh, okay, let me get away from it, because I don't know. Verse 38. 38. Please, if you have questions, you can ask later. Amen. You have heard that it has been said. Jesus is the one speaking here. An eye for an eye and a tooth for a tooth. This very word is coming from the true God. In Vers 38 steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Dieser Vers hier zitiert das Wort Gottes, was im Wort Gottes steht. There was a time it was working. Es gab eine Zeit, da dieses Prinzip hier sogar geklappt. That you hate your enemy. Dass deine Feinde hast. You hate those that hate you. Dass du die hast, die dich hast. In all, you know, the period of the fathers, that was the time. In Zeit des Vaters, vom Vater, war das das Prinzip. Even the period of the son. Sogar in der Zeit von dem Sohn. But the period we are now is the period of Christ and the Holy Spirit. Aber die Zeit, in der wir jetzt sind, ist die Zeit vom Heiligen Geist und von Christus. Amen. He said, you have heard in the past that an eye for an eye. If somebody, you know, revenge, vengeance, you revenge. Es ging hier um Rache. If somebody fights you, you fight back. Wenn jemand dich bekämpft, if somebody hates you, you hate back. Wenn du zu hassen, hast du zurück. God, no go verse. No one, okay, let me read this. Verse 39. But I say unto you that you resist not evil. But this time you don't fight, you don't resist evil. Is somebody getting something here? Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Also in der jetzigen Zeit gilt das alte Prinzip gar nicht mehr. Look at the period of the Father. That is the true God. It is an eye for an eye. Revenge. But now, I revenge and not you. In dem Zeit von dem Vater hieß es, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber jetzt rächt sich Christus für uns. Er kümmert sich um die Sache, nicht mehr wir. In the period, you know, the old period, you know, you revenge and not Christ. Früher hast du dich gerecht, aber you have the right to fight back. Genau, aber jetzt macht das Christus. But now I fight to fight you. Aber nun bekämpft Christus gegen die, die dich bekämpfen. Praise the Lord. All you need to do is just love them and pray for them. Was du machen musst, ist einfach nur deine Feinde zu lieben und preach Christ zu beten, ihnen sogar Christus zu geben, zu predigen. We're looking for opportunity to tell them Jesus Christ loved them. Du sollst ihnen sogar sagen, dass Jesus Christus sie liebt. Praise the Lord. Verse 39. But I say unto you, that resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law and take away your coat, let him have your cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twice. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Verse 43. You have heard that it has been said. No, here Jesus, verse 43. He is quoting God here. In den ganzen Versen, oder in Vers 43 zum Beispiel, zitiert Jesus Christus, was im Wort Gottes steht. He is quoting God here. Er zitiert Gott. He said, you have been heard that it has been said, thou shalt love your neighbor and hate your enemy. That's the word of God. Er hat hier gesagt, the word of the true God. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das stand im Wort Gottes. He said, but I say, my word today. Aber er macht hier einen Unterschied und sagt, ich aber sage. I am not Moses, I'm greater than Moses. Er sagt im Prinzip, ich bin nicht größer als Moses. I'm not Abraham, I'm greater than Abraham. Ich bin nicht Abraham, ich bin größer als Abraham. Abraham loved to see my days. Abraham hätte gerne meine Zeiten gesehen. Praise the Lord. I'm not the prophet because I'm greater than the prophets. Jesus sagt, ich bin kein Prophet, weil ich bin größer als ein Prophet. Is somebody getting it? Mm-hmm. I'm not just a good man. I'm greater than any good man. Ich bin kein guter Mensch, sondern ich bin größer als ein guter Mensch. Verse 44, but I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. and pray for them which despitefully use you and persecute you. You know, you cannot do this without Jesus Christ. Was hier drin steht, dass deine Feinde werden sollen, das kannst du nicht ohne Jesus Christus tun. He has to be the one doing it through you. Er muss derjenige sein, der es durch dich tut. You don't learn to do that. Du lernst es nicht, es zu tun. You put him on to do that. Du ziehst quasi Jesus Christus an. You remember, you know how you put him on. You remember what he did for you. Das kannst du tun, indem du dich daran erinnerst, was er für dich getan hat. How he loved you. Wie sehr er dich liebt. Came here to die for you. Und für dich gestorben ist. And all the punishment, how have they punished him? He was punished. Und die ganze Strafe wurde auf ihn genommen. If you read Isaiah 53. Jesaja 53. How he was, you know, God forsook him because of you. Sagt, dass ihn Gott verlassen hat, genau. Quasi für dich. How God, you know how he was bruised for our iniquity. Ja, wie er geschlagen wurde für unsere Fehler. He really suffered for, you know how he suffered. Then if somebody is doing anything to you, whatever they are doing, what they did to Jesus is more than what they are doing to you. You will love them and pray for them. Mm. Is somebody getting it? Mm. What you and me, what we did to Jesus, is greater than whatever anybody is doing to us today. Wenn du verstehst, dass das, was Jesus Christus durch uns angetan worden ist, dann wirst du auch in der Lage sein, das zu ertragen, was dir angetan wird, um die Menschen zu lieben. What he did for us. Was er für uns gemacht hat. Because of this, let's go to Isaiah 53. Isaiah 53. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 53. Amen. Amen. Look, please don't forget. You know, where we just read, Jesus separated the Father from him. Amen. The old. You know, it's no longer about I don't want to steal, I don't want to lie. It's about Jesus, thank you for saving me. Are you getting it? Yes. He said, praise the Lord. Jesus hat das Alte vom Neuen getrennt. Er hat bewusst Gott den Vater, also diese alte Zeit, von Gott den Sohn getrennt. Are you getting it? The old was about I don't want to sin. In dem Alten ging es darum, ich will nicht sündigen, ich will nicht was falsch machen. I don't want to disobey God. Ich will nicht Gott missachten oder ungehorsam sein. The new is not thank you, Father, you obey everything for me. Thank you, Jesus. In dem Neuen bedankt sich dafür, dass Jesus schon alles für dich gemacht hat. That should be what should occupy your heart. Das soll dein Herz erfüllen. Your word have I allowed to be in my heart, so that I will not sin against you. Dein Wort habe ich in meinem Herzen, so dass ich nicht gegen dich sündigen werde. Amen. How you love me is in my heart. That is why. That is how. You know. That is how I cannot. You know. You don't. If you are full of light, darkness cannot even come. Wenn du voller Licht bist, dann kann das die Dunkelheit noch nicht mehr in deinem Leben kommen. Sins, all those sins, they are darkness. All die Sünden, das ist. If your heart is full of Jesus Christ, you will not even remember all those things. Wenn dein Herz voll von Jesus ist, dann wirst du gar nicht sündigen. You have said, thank you, Jesus, 24/7. All the days, all the nights. Die ganze Zeit. Your mind will not even remind you to go and steal, kill or destroy. Dann wirst du nicht danach daran denken, zu klauen oder zu lügen. In Isaiah 53, we will quickly go there. Amen. We will read from verse 1. Amen. He said, who have believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of the dry ground. He hath no form for comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Christ does not walk by beauty. Bei Christus geht's nicht um die Schönheit und das Äußerliche. The Bible said he was not even beautiful. Die Bibel sagt, dass er noch nicht mal schön war. He was ugly, muchacho. Er sah nicht gerade attraktiv. Praise the Lord. He was not beautiful. Er war nicht attraktiv. I don't need to be beautiful for Jesus to love me. Ich brauche nicht erst wunderschön zu sein, damit Jesus mich. And that is why I don't need to be beautiful to marry. Deshalb brauche ich auch nicht schön zu sein, um zu heiraten. Because he knows not my beauty is Christ. Es ist nicht meine Schönheit, was mich ausmacht, sondern Christus. What qualifies me is not my beauty. Was mich it's Christ that qualified me. Ist Jesus Christus allein. Is somebody getting it? Our qualification should be Christ. Unsere Qualifikation. And what we see should be Christ, and not the outside, and not the beauty. Was wir sehen, sollte Jesus Christus sein, nicht das Äußerliche. And also, if you are even the ugliest person, you are able to rejoice. Und noch nicht mal, wenn du it doesn't matter. Wenn du selbst die hässlichste Person bist, hast du trotzdem einen Grund zur Freude. I love the kingdom of Jesus Christ. He freed us. Frei I'm not looking for who will love me because I already have somebody that loves me. Amen. Ich suche nicht danach, dass jemand mich liebt, weil ich schon jemanden habe, der mich liebt. I'm not looking for who to please because he pleased the Father for me. I'm not looking to please God. Ich trachte nicht danach, Gott zu gefallen, sondern ich ruhe mich darin aus, dass Jesus Christus schon Gott. If people say they don't love me, it doesn't even matter. Auch wenn mich keiner liebt. The whole God, the Almighty God said, I love you. Who are you? You are nobody. Der allmächtige Gott sagt, dass er mich liebt, also spielt es keine Rolle, was du sagst. If that can occupy our mind, we will not see ourselves inferior. Wenn du darüber nachsinnst, dann wirst du dich auch nicht als Opfer sehen. Is somebody getting it? Praise the Lord. He said there was no beauty in him that we should even desire him. He doesn't walk by five senses. He walked by who he is. Amen. Im Wort Gottes steht, dass in Jesus keine Pracht oder keine Gestalt war, keine Schönheit war. Aber wir wandeln ja nicht nach den fünf Sinnen, sondern nach dem, was innerlich ist. Praise the Lord. Hallelujah. You don't always use results. Because so many of you, you are in university, you are in school. Ich nehme gerne immer das Beispiel von Ergebnissen, von Noten, weil viele von euch noch studieren. What qualified me is not my result, good result. Was mich qualifiziert, sind keine guten Noten, Christ. Sondern Christus. You know, stress everywhere today. Es gibt überall Stress. Children are so stressed. You know, the stress in their life is so heavy. Selbst schon Kinder sind gestresst. They want to pass in the school, but they don't know how. Sie wollen gute Noten in der Schule, aber sie wissen nicht wie. You know, tell them to come to Jesus Christ. Sag ihnen einfach, dass sie zu Jesus kommen. Who never see pass or fail. Bei dem es nicht darum geht, ob man besteht oder nicht. All you want to see in your life is believe me. Er will einfach nur, dass du an ihn glaubst. Und er liebt dich. Is somebody getting it? All you want to see in your life, all you want to see is just believe me. That's all. Er will einfach nur dein Glaube sehen. That will take away stress. Das wird dir den Stress wegnehmen. Amen. Amen. That it doesn't matter any result you have. Dass es nicht mehr darum geht, welche he can't use any result. Er kann selbst if he won't need any result at all. Er kann selbst eine schlechte Note zum Guten wenden. Praise the Lord. In verse 3, he said he despised and rejected. He is despised and rejected of men. A man of sorrows. And acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. God despised him. Gott hat Jesus Christus verlassen und verachtet. Amen. So that we will not be despised. Damit wir nicht am Ende he said in verse 4, surely he had bore our grief and carried our sorrows. Yes, we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. He was stricken, smitten of God. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. He didn't know he received punishment from God. Do you know why? Because he became sin. And God hates sin. Er hat die Strafe von Gott empfangen, weil Gott Sünde hasst. He hates sin. He cannot stand sin. Gott kann die Sünde nicht. Jesus took your sin. Und Jesus hat deine Sünde and gave you his own righteousness. Und hat dafür seine Gerechtigkeit dir gegeben. Because he became sin, he was despised by God. Weil er für uns zur Sünde wurde, wurde er von Gott verachtet. He was bruised by God. Er wurde von Gott. The punishment that you supposed to receive, he received it. Die Strafe, die eigentlich wir hätten tragen müssen, die hat Jesus Christus getragen. That's why you are free today. Deshalb bist du heute frei. Is somebody getting it? He paid more than enough. Er hat mehr als nötig. He paid with his own blood, God's blood. Mit seinem Blut bezahlt, mit Gottes Blut bezahlt. You know, human's blood is the highest on earth here. It's greater than the blood of animals. Hier auf Erden ist das Blut eines Menschen wertvoller, bedeutsamer als das eines Tieres. The spiritual world uses blood a lot. In der geistlichen Welt wird auch viel Blut benutzt. And that's why, you know, in the spiritual world, to be able to cross from here to there, to take something from there, you have to go with blood. Damit du Einfluss auf die geistliche Welt hast, musst du erstmal mir zusammen Blut opfern hier. Without blood, nothing can come from the spiritual world. Ohne das Blutopfer to the physical world. Kann von der geistlichen Welt hier nichts manifestieren in der physischen Welt. And that's why satanic world they use blood, animals blood, then humans blood. Deshalb im Satanismus wird viel entweder Tiere geopfert oder Menschen geopfert. In Old Testament, God used animals blood. Im Alten Testament hat Gott das Blut von Tieren benutzt. In New Testament now, he used his own blood. Jetzt hat er sogar, and never, he never used human's blood. Er hat jetzt, für diese Zeit, hat er sein Blut benutzt. His own blood, he used his own blood. Sein eigenes Blut. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And surely he had borne our grief, verse 4, and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smiting of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. He received all this from God because he became sin. It's not from Satan. Er hat das alles auf sich genommen, weil er zur Sünde für uns wurde. Es hat ihm Gott sozusagen, Gott hat dafür gesorgt und nicht mal der Teufel. It's God that punished him. Gott hat ihn bestraft. He took because he took your sin. Weil er so that you will not be punished. Damit du nicht bestraft wirst. Is somebody getting it? It's not Satan that punished Jesus Christ. Nicht Satan hat ihn bestraft. It's the true God. Sondern der wahre Gott. Because somebody must pay the price of sin. Weil irgendjemand muss den Preis zahlen dieser Sünde. He paid. Und er hat gezahlt. And that's why once you believe him, you pay it. Und wenn du ihm glaubst, hast du auch bezahlt. Amen. But if you do not believe him, you are going to pay by yourself. Wenn du ihm aber nicht glaubst, dann musst du selber zahlen. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. He said, and the chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed. We are not going to be healed, but we are healed. Amen. It's not future tense, but present tense. Amen. Amen. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das heißt, es ist schon passiert. Es ist nicht eine Sache, die noch in der Zukunft steht. He came to make peace with us. Er hat Frieden geschaffen. It still is not peace between man and man. Nicht Frieden zwischen Mensch und Mensch. It's peace between God and man. Sondern Frieden zwischen Mensch und Gott. And when Adam disobeyed God, Adam became God's enemy. Als Adam Gott ungehorsam war, wurde er zum Feind Gottes. Praise the Lord. But Jesus Christ is the peacemaker. Aber Jesus Christus ist der Friedenfürst. He came to make peace between God and man. Er ist gekommen, um Frieden herzustellen zwischen Mensch und Gott. That is why the war is over. Deshalb ist der Kampf vorbei. Amen. Amen. We now have peace with our Father. Wir haben wieder Frieden mit Gott. And that is why we cannot become the sons of God. Deshalb können wir nun Söhne Gottes werden. Somebody getting it? Praise the Lord. He said in verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of all, of us all. He was oppressed and he was afflicted. He was oppressed so that you will not be oppressed. He was afflicted so that you will not be afflicted. Yet he opened not his own mouth. He is brought as a lamb to be slaughtered, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. The sacrificial lamb. Amen. Amen. He was the sacrifice. And that is why it's over with sacrifice. Jesus war das Lammopfer, deshalb ist es vorbei mit allen anderen Opfern. No longer any sacrifice at all. Es geht nicht mehr um irgendwelche Opfer. You know, sacrifice, I don't want to marry. That is not, you are not sacrificing it for Christ. Manche opfern sich und sagen, ich möchte für Gott nicht mehr heiraten. Amen. Amen. That does not work. You know, that even, you don't want to marry. It's the doctrine of Satan, according to the Bible. Das ist die Lehre des Feindes. And not of Christ. Und nicht von Christus. His sacrifice is bigger than everything. Or any sacrifice at all. That's why it's no longer about fasting. Because people see fasting as sacrifice. Das Opfer von Jesus Christus ist viel größer als alle anderen Opfer, die wir bringen können. Deshalb ist selbst das Fasten, was wir jetzt so groß ansehen, noch nicht mal mehr bedeutsam im Vergleich zu Jesus Christus Opfer. The motive of your fasting is greater than your fasting. The reason why you are fasting is more important than your fasting. Der Grund, weshalb du fastest, ist viel wichtiger als dass du fastest. It's like you are coming to church. The motive of your coming to the house of Christ is more important than who you're coming. Selbst das Motiv, weshalb du in die Gemeinde gehst, ist viel wichtiger als das Kommen in die Gemeinde. So come because of to marry, to different things, to sell. To, you know, their motive is always hidden. Viele kommen aus unterschiedlichen Motiven, um was zu bekommen in die Gemeinde. Und dieses Motiv ist oft mal verborgen. You can see it. You know your motive. Aber du selber weißt dein Motiv. Others might not see it. Andere sehen es nicht. But the true God knows your motive. Aber der wahre Gott kennt dich. And Satan also knows your motive. Genauso wie auch der Teufel. Because if your motive is not Christ, definitely your motive is him. Wenn dein Motiv nicht Christ ist, ist dein Motiv das vom Feind. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10. Look at verse 10. Verse 10. Ralph will help us to read verse 10. Amen. Amen. Amen. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er nachkommen, sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Yet it pleased the Lord to bruise him. The punishment was from God and not from Satan. Die Strafe kam von Gott und nicht vom Feind. So that you will not be punished. Damit du nicht bestraft wirst. Amen. Amen. All this he did for us. Alles hat für uns getan. How he loved us. Ja. So Amen. Amen. Amen. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 11. He shall see of his travail and of his soul, and shall be satisfied by his knowledge. You know, God was satisfied with the payment. He was satisfied. Gott war zufrieden mit dem Preis, der bezahlt wurde. Praise the Lord. Amen. Satan is the prince of ignorance. Satan ist der Prinz von Ignoranz. Amen. Satan is the prince of ignorance. Satan ist der Prinz von Ignoranz. Which is darkness in Hebrew word. Das Dunkelheit ist. Amen. He is the prince of ignorance, and it is called darkness in Hebrew word. Er ist der Prinz von Ignoranz, und das ist im Hebräischen sozusagen die Dunkelheit, in der man ist. It means he is called the prince of darkness. Er ist der Prinz der Dunkelheit. Also Ignoranz heißt Dunkelheit auf Hebräisch, das gleiche Wort? Ja. Okay. Praise the Lord. To be ignorant mean you are in darkness. You don't know. Praise the Lord. Praise the Lord. In Genesis 3, there you meet God, Adam, Eve, and then Satan. In Genesis 3. In 1. Mose 3 lernen wir Gott, Adam und den Teufel kennen. Amen. God, Adam, Eve, and then Satan. God, Adam, Eva, and Satan. You know, the beginning, from death, you know, as Satan has been mentioned. Von Anfang an wurde der Teufel schon erwähnt. In Genesis 2. Amen. Okay, let me say, call it Genesis 3. Satan has been mentioned in Genesis 3. And, you know, he's so important that from the beginning, he has been mentioned. Der Teufel ist so wichtig, dass sogar vom Anfang an erwähnt worden ist. And God introduced him in Genesis 2. Und Gott hat uns ihn vorgestellt in 1. Mose 2. Let's go there. Let us see it. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Genesis 3. Let's go to Genesis 3. Genesis 2, he introduced death. Genesis 3, he introduced Satan. Hier wird uns quasi der Tod und der Teufel vorgestellt. From verse 1, it says, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto this woman, you have God said, you shall not. No, here he introduced Satan here. That serpent that came to that woman is not just a serpent. It's, you know, the devil need a body to be here. Hier wird uns der Teufel vorgestellt, indem die Schlange erwähnt wird, weil der Teufel muss sich in irgendeiner Form verkörpert, um hier legal auf der Erde zu sein. And in New Testament, he is introducing Luke in Luke 4. Let's go to Luke 4. Let's leave here. We are coming here again. And let's go to Luke 4 now. Amen? Luke 4. He is introducing Luke 4. In New Testament, you can see how important he is that we are to know him. Mm. In Luke 4. In the wilderness, amen. The wilderness of temptation, amen. Lukas 4 geht es um die Versuchung Jesu. Jesus in the wilderness of temptation. Amen. Mm-hmm. Luke 4. Verse 2. From verse 2. He said, being 40 days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing. And when they were ended, he afterward hungered. You see there? Amen. He is very important in our understanding of the spiritual world. Es ist wichtig, dass wir den Teufel verstehen oder erkennen für die geistliche Welt. It's important in understanding the spiritual in the understanding of spirituality. Amen. Damit wir die geistliche Welt verstehen, ist wichtig, dass wir den Teufel auch verstehen, erkennen. The origin of Satan. Where did he come from? We have to know all this. Wir müssen den Ursprung vom Teufel kennen, woher er kommt. We need to know the nature and character of Satan. Wir müssen seine Natur und seinen Charakter kennenlernen. To know about how he got his name. His, amen. Amen. The meaning of his names. Because names reveal your character. Amen. Was der Name Satan bedeutet, weil Namen sagen immer etwas über deinen Charakter oder über dich selber aus. Amen. In Matthew 5, it talks about our adversary is the devil. In Matthäus war das? Matthew 5. In Matthäus 5 wird gesagt, dass der Teufel unser Ankläger ist. He did not call people our enemy. He said our enemy is the devil. Unsere Feinde sind keine Menschen, sondern das ist der Teufel. Jesus talked a lot about Satan. Jesus hat viel über den Teufel geredet. Amen. Jesus did not only spoke to him. He also spoke about him. Er hat nicht nur zu dem Teufel geredet, sondern auch über den Teufel. Remember, he spoke to him in the wilderness of temptation. Face to face. Jesus hat zu dem Teufel von Angesicht zu Angesicht geredet. Amen. In der Versuchung. He did not only speak to him. He spoke to him and he spoke about him to us here in the Bible. In der Bibel redet auch Jesus Christus über den Teufel. Again, Jesus spoke a lot about Satan. And he even talked and warned us about him. He warned us about him. Jesus hat uns auch vor dem Teufel gewarnt. And also he commanded us to be careful of his devices. Er hat auch gesagt, dass wir vorsichtig sein sollen wegen seinen Waffen. Because Jesus himself, he dealt with Satan. He did not fight Satan because Satan is too small for him to fight. Amen. Mm-hmm. Yeah, he was there when Satan was being when Michael fought Satan. Oh. Praise the Lord. Amen. It was Angel Michael. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. No, Satan is too small for Jesus to fight. No. Also, nichts wert ist, damit Jesus Christus sich überhaupt Mühe gibt, gegen ihn anzukämpfen. Und deshalb hat damals, als Satan noch ein Engel war, Luzifer, dann hat der Erzengel Michael gegen ihn angekämpft und nicht mal Jesus Christus selber. And that's why you don't fight Satan. Deshalb musst du auch nicht gegen den Teufel ankämpfen. It's not fighting, I'm fighting. Who is Satan? He has been defeated. He's a loser. Er ist ein Verlierer. Praise the Lord. God's children believe they are fighting Satan. And he enjoy it. You know, because he knows that you believe he's still alive. He's a dead fool. Also Kinder Gottes denken, dass sie immer noch gegen den Teufel ankämpfen müssen. Aber genau das genießt der Teufel, weil wir nicht realisieren, dass er schon verloren hat. In Ephesians 6. Please go to Ephesians 6. Ephesians 6. Praise the Lord. Amen. Ephesians 6. Ephesians 6. Felix will help us to read. Ephesians 6. Praise the Lord. From verse 10. Verse 10. Help us to read from verse 10 to 12, Schatz. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstangriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Praise the Lord. Amen. Finally, my brethren, be strong in the Lord. How do you do that? Remember Jesus. That's how you are strong in Jesus. You are strong in Him. You remember whose son you are. You remember your Father. You remember He that lives in you. You are not empty. Amen. You are loaded. And with Christ. One third of, if you are saved, one third of you is God. He's the true God. Wenn du errettet bist, ist ein Drittel von dir rein Christus. The problem God's children have is their renewed mind. Das Problem, was Kinder Gottes heute haben, sind die unerneuerten Gedanken. Praise the Lord. Amen. The mind, the middle part, spirit, soul, and body, the soul. Die Seele, die Gedanken, das ist das Problem. And that's one of the reasons we come to the house of God. That's why I'm even listening today to this gospel. So that what you have in the spirit will come to your mind, your soul. Der Grund, weshalb wir in die Gemeinde gehen, ist, damit wir das Wort Gottes hören und unsere Gedanken erneuern, so dass das, was in unserem Geist ist durch Christus, auch in unsere Seele kommt. So that you can live the life Jesus wants you to live. Damit du das Leben leben kannst, was Jesus für dich vorgesehen hat. The life He gave you is a special life. It's a wonderful life. A good life. Amen. He said He came to deliver you from this present evil world. You have been delivered. It is not you are going to be delivered. God's children, they always pray to be delivered. No. Praise the Lord. Amen. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, the lies of Satan. His lies are everywhere. His lies are preached in churches everywhere today. The lies of Satan are so heavy everywhere. Die Lügen des Teufels sind überall, sogar selbst in Gemeinden werden seine Lügen gepredigt. Amen. God's children are confused. Kinder Gottes sind verwirrt. They don't even want anything to do with Jesus Christ. Deshalb wollen viele auch nicht so mit Jesus zu tun. Because they think that they have embraced Jesus. Weil sie denken, sie hätten Jesus Christus irgendwie when they embrace religion. Obwohl sie die Religion empfangen haben. Amen. Amen. Here He is warning us against the devil. He says, "For we wrestle not against flesh and blood." It is not about people. They are not our enemies. Unser Kampf richtet sich nicht nach Fleisch und Blut, also sind nicht Menschen unsere Feinde. Whoever is fighting you is not that person. The battle is between is between Christ and Satan. Egal wer dich bekämpft, es ist nicht mal die Person, die dich bekämpft, sondern es geht um Jesus Christus und actually is the lies of Satan. Die Lügen des Teufels bekämpfen. It's everywhere, it's still everywhere. Sind überall. The natural system is the lies of Satan. Dieses natürliche System hier in der Welt sind alles Lügen des Teufels. If the doctor tells you you have a cancer, for example, amen, you go to the doctor and he tells you you have a cancer, and you know, are you going to believe him or you are going to believe Christ? Wenn beispielsweise der Arzt dir sagt, dass du Krebs hast, wirst du dann festhalten, was der Arzt sagt oder was Christus über dich sagt? Whoever you believe is going to work for you. Wen auch immer du dein Glauben schenkst oder auf den du vertraust, diese Resultate wirst du auch in deinem Leben haben. If you go there and you know the doctor cannot see your spirit, he cannot see the Christ in you. He can only see with his own small brain. Amen. You can only see the flesh and not the spirit. The spirit is who you are Amen. And not the body. Wenn du zum Arzt gehst, kann der Arzt nicht deinen Geist sehen. Er kann nicht sehen, wer du in Christus bist. Er kann nur das Äußerliche, dein Fleisch sehen. Nur das, was für ihn in seinem Gehirn, in seinem menschlichen Verstand Sinn macht. The Rejo is not your body. It's your spirit. Du bist, somebody getting it. Du bist nicht, dein wahres Ich ist dein Geist und nicht dein Körper. It's like the dress you are wearing today. Whatever you are putting on right now, you are going to pull it down and wear something else, or you will not. Zum Beispiel das, was du anhast, das ist etwas, was du auch eintauschen kannst oder ausziehen kannst. So also is your body. Genauso auch dein Körper. It's a matter of time. It's going to be separated from your spirit. Because the body, the... Amen. The Rejo is your spirit. That's who you are. That is the Christ in you. That is the Rejo is Christ. If you do not know that, what next? You know, once the doctor pronounced that on you, you are finished. Wenn du darauf wertlegst, was der Arzt sagt und nicht verstehst, dass du eigentlich dein Geist bist und nicht dein Körper, was krank werden kann, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du von dem Menschen auseinandergenommen wirst. Your family will be crying. Everybody problem, no? Taken, oh, dead, dead, dead. What is dead? What is dead? You know, Satan is even fighting death because of you. Satan hates death. Once it comes to Jesus, once it comes to God's children. Do you know why? Der Teufel hat, yeah, he hates death once it comes to God's children. Mm-hmm. Because death kills Jesus Christ. And he cannot kill you. Der Teufel, I don't know if you get it. Der Teufel hasst sogar den Tod, wenn es um Kinder Gottes geht, weil der Tod, weil Jesus Christus quasi durch den Tod Sieg erlangt hat. That's why Paul said, for me to live is Christ, to die is gain. It doesn't matter, here or there is Christ. The kingdom of Christ, there is no end to it. Because after death, you continue to be there. After living the natural world, the physical, oh, we even want to be here forever, this year world. Amen. Amen. We are here for Christ's sake. Amen. To preach Christ, to be there for God's children. Amen. Also, Paulus hat ja auch gesagt, dass es für ihn keine Rolle mehr spielt, ob er lebt oder ob er stirbt, weil alles für ihn Christus ist. Und wir sind ja auch nur noch hier, um Menschen Christus zu predigen. Aber im Endeffekt geht es gar nicht mehr darum, ob man stirbt, ob man lebt. Es geht nur noch um Jesus Christus. God's children should never have the fear of death. Wir sollten niemals Angst haben vor dem Tod. Praise the Lord! Because Jesus death killed him so that he cannot kill you. Death have nothing. He can't do nothing with God's children. It's over with him. And that's why Satan hates him. And say, why did you kill that man? Don't you know you're killing him means freedom for his people? He paid the price of everything. Amen. Even the price of death. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, the prince of darkness, that's Satan. Amen? Amen. Against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to stand. To stand in the evil day. And having done all to stand. Stand therefore. Having your loins girt about with truth, and having on your breastplate righteousness. Praise the Lord. Amen. In 1 Peter 5:8, he warned us against Satan. Let's go there, 1 Peter. Amen. 1 Petrus. Please, if you have questions, you can ask later. Amen. And those that listen through internet, please, your question, some even phone to ask. Please, if you have any question, you can send the message or different things that you go through. Amen. Most of them, they phone a lot. Amen. Amen. And ask question upon question. Amen. Amen. Praise the Lord. 1 Peter 5. 1 Petrus 5. Verse 8. He said, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. Somebody getting something here. He's a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Satan is looking for who to destroy. Der Teufel sucht nach jemandem, den er zerstören kann. If his lies destroy you, he destroys you. Wenn seine Lügen zerstören kann, hat er dich somit auch zerstört. His lies is destroying people today. Seine Lügen zerstören. Even the so-called God people. Sogar sogenannte Kinder Gottes. Satan's lies are destroying people. Seine Lügen zerstören Menschen. Amen. If he lies, if his lies destroy you, it is Satan himself that destroys you. Wenn seine Lügen dich zerstören, heißt es, dass der Teufel persönlich dich zerstört hat. If you fail in this school, you are crying. You did not pass. You are so sad. But Jesus said, rejoice in everything. Yeah, that is the Bible. He said, if you rejoice when it's not, did not say rejoice when you pass. He said, rejoice in all things. If you hear any report from the doctor, he said, you rejoice. In whatever report, rejoice in everything. It's not where good things are good. You know, when Joseph was sent to prison, if we are sent to prison today, we will not rejoice. Christus sagt, dass wir uns in allem freuen sollen, auch wenn wir durchfallen oder wir eine schlechte Nachricht kriegen. Wir sollen lernen, uns nicht nur in guten Dingen zu freuen, sondern in allem, auch wenn wir ins Gefängnis gehen. Amen. Amen. Amen. Joseph in prison. I'm very sure he rejoiced. Zum Beispiel, als Joseph ins Gefängnis gehen musste in der Bibel, im Alten Testament. Ich bin mir sicher, dass so wie er drauf war, er sich bestimmt auch gefreut hat. In der prison, du noch. People would like to fight it not to even go to that prison. Heutzutage würden wir alles dafür tun, nicht ins Gefängnis zu gehen. But in that prison, victory was waiting for Joseph. Aber als Joseph ins Gefängnis gegangen ist, dort war sein Sieg quasi schon da. And that is why it doesn't matter what Satan throws at you. Deshalb spielt es keine Rolle, was der Teufel gegen dich anwendet. Rejoice. Freue dich einfach. Because your father know how to put everything in their position. Weil dein Vater weiß, wie er alles zum Besten wenden kann. Praise the Lord. Amen. Verse 8 again. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walking about, seeking whom to he may devour, who resisteth us in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. It's not, I don't have problem. It's this, I have Jesus Christ. Es geht that nicht, is the victory. Es geht nicht, dein Sieg ist nicht, dass du keine Probleme hast, sondern dass du Jesus Christus hast. It is not, you know, it is not, I'm not sick. That is the victory. It is, I have Jesus Christ, that is the victory. Nicht deine Gesundheit ist dein Erfolg, sondern dass du Jesus Christus hast, ist dein Erfolg. What about when you go to the doctor and he just tell you, you are sick. You have, what are you going to do? So you better allow your joy to be based on Christ alone. That is where Satan cannot touch. Mm. All others, he can touch them and play with them. Der Teufel, wenn deine Freude nicht von Jesus Christus alleine abhängig ist, dann kann der Teufel all das, worauf du Wert legst, anfassen, also zerstören. Look at verse 10. It said, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus. After that, you have suffered a while. Make you perfect. Establish, strengthen, and settled you. Mm-hmm. To suffer for Christ means to choose Christ. Für Christus zu leiden heißt, sich für Christus zu entscheiden. Amen. Amen. To choose Christ, that is how you suffer for him. Wenn du dich für Christus entscheidest, so leidest du auch für ihn. It's not rejecting him. It's not ignoring him. It's choosing Christ. That is how you suffer for him. Believing him. Even if he remains only you. Is somebody getting it? Amen. If others are not believing, that should not be your problem. Your problem is you believe him. Is somebody getting it? Dein Fokus That's how you suffer for him. Dein Fokus sollte darauf liegen, dass du dich für Christus entscheidest. So leidest du für ihn. Again, he warned us against Satan. Jesus hat uns gegen den Teufel gewarnt. Amen. Amen. God never gives us any sicknesses and diseases to bring us to him. Gott gibt uns nie irgendwelche Krankheiten, damit wir so zu ihm kommen. And that's why he never gives you, you know, if you are suffering for, if you are sick and you are having anywhere, whatever problem, and you are saying that, you know, people see problem as God using it to bring them to him. That is wrong. Mm-hmm. Amen. He never gave you problem to bring you to himself. Menschen sagen immer, dass wenn ein Mensch krank geworden ist, das von Gott kommt, damit diese Person zu Gott kommt. Aber es ist eine Lüge, weil Gott handelt so nicht. You will not give your son cancer so that he can come to you and obey you. Mm-hmm. Du wirst deinen Sohn... You will do man that is very wicked. You will not do that. How much more? The merciful God. Mm. Ein Mensch, der von inneren eigentlich so böse ist, würde noch nicht mal sein Kind irgendwas Böses geben, damit dann gehorsam wird. Praise the Lord. Okay. In 2 Corinthians 11, 2 Korinther 11, he warned us against his ministers. Amen. Go to 2 Corinthians 11. Praise the Lord. Amen. Please listen. Amen. Amen. 2 Corinthians 11. We quickly read from 13. From 13 to 15. Are we there, please? Mm-hmm. He said, for such are false prophets, false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Mm-hmm. Not this religion. Something reveals something to them. All these religious leaders. Mm-hmm. Like Muhammad, for example. Muhammad believed that there was a spirit that came to him that gave him whatever he had. Amen? Mm-hmm. The angel, look at it, he said, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the minister of righteousness, whose end shall be accomplished according to their works. Praise the Lord. Amen. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. He warned us so much about the devil. Er hat uns sehr viel gewarnt vor dem Teufel. When Jesus said, they cometh the wicked one to steal the word. In Matthew 13, verse 19, he was talking about the devil. Jesus hat über den Teufel geredet. He was talking about his lies. Und über seine Lügen. Amen. You believe in Jesus. You believe Christ. You believe he died for you. You believe he paid the price. But the wicked one is going to bring something to you. Mm-hmm. The news that is going to come from anywhere. From parents, from friends, from your bank, from your account. Amen? Mhm. Yes, Schatz. Hallo. Du glaubst an Jesus und dass er für dich gestorben ist, aber der Teufel, der wird dich angreifen, um dich aus dem Konzept zu bringen, von Christus wegzubringen. Let's go to Matthew 13 and see just a place because of time. Amen? Amen. We have, let me see. Thank God. Praise the Lord. Amen. Matthew 13. We are still going to continue with the message on Wednesday. Amen? Amen. It's very long. And as the Lord directs us. Matthew 13, 39. He said, and the enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world. And the reapers are the angels. The enemy that sold them is the devil. Amen? Jesus here is referring to a person. And not a, and not to somebody. And not a, a spirit that is just roaming about. There's no spirit of somebody that is roaming about. Christus, Christus warnt uns hier vor dem Teufel und nicht vor irgendjemandem. Amen. He's talking about a person. Er redet über eine Person. Just like the Holy Spirit is a person, genau. Satan is also a person. Genauso wie der Heilige Geist eine Person ist, ist auch der Teufel eine Person. Jesus sees Satan as a person. You know, in John 8:34, it's not you and me. But he is a person. In John 8:34, Jesus' word is clean and clear. He said, you are of your father, the devil. Mm-hmm. He was talking about somebody. Mm-hmm. He said, you have a father. Let's go there. It means if Christ is not your father, definitely Satan is your father. We don't have the same father. Mm-hmm. Amen. Wenn nicht Jesus Christus dein Vater ist, dann wird der Teufel leider sein. Praise the Lord. Amen. John 8:34. Jesus answered them. Are we there, please? John 8:34. 34. Let me see where we go to here. because of time, we okay. Let's read it from 34. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the son abideth forever. If the son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Well, we are free. Yes. I know that you are Abraham's seed. No, he's talking about people here now. Abraham's seed. People that have covenant with God. Are you seeing it? Mm-hmm. He said, I know that you are the family. You are supposed to be a family of God. Mm-hmm. Abraham's seed. Hier spricht Jesus Christus quasi zu den Pharisäern, die eigentlich natürlich gesehen Samen vom Abraham sein sollten. Amen. Because these people, they believe God, but they don't believe Jesus. Is somebody getting something here? Diese Pharisäer haben den Anschein gegeben, Gott zu glauben, aber sie haben nicht Jesus Christus geglaubt. Und da ist der entscheidende Unterschied. They are after Moses. They are after all the commandment and all the commandment. They are not after what Jesus did for them. Diese Pharisäer hier waren hinter dem Gesetz von Mose her, aber nicht hinter das her, was Jesus Christus für uns gemacht hat. I know that you are Abraham's seed. Here is not talking about the Gentiles. They are idol worshippers. Are you getting it? It's not, it was not about the idol worshiper. It was the so-called believers. Hier spricht Jesus Christus nicht zu Heiden oder zu Götzendienern, sondern direkt zu den Gläubigen. It's still there today. Believers by believers. Das gibt's bis heute auch. Religious people that call them, that believe that they are believers, they fight those in the truth. Religiöse Menschen, die glauben, sie werden angekommen, bekämpfen diejenigen, die wirklich der Wahrheit folgen. But them is about outside and never about Jesus Christ. Religiösen Menschen geht's um das Äußerliche, aber nie um Jesus Christus. It's always, why are you doing this? Why are you wearing this? Why are you doing this? It's always what you do and never what Jesus did for us. Es geht immer nur darum, was Menschen tun, aber nicht darum, was Jesus getan hat. Vers 38. 38. Again, verse 37. I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me because my word had no place in you. I speak that. I'm coming short. You will not read again because of time. Eh? Thank you. Thank you very much. Verse 38. I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. He's telling them we don't have the same father. Though they are covenant, they have covenant with God. Das zeigt, dass wir nicht denselben Vater haben, auch wenn sie ein Bündnis haben mit Gott. If you come here and say you are a Catholic, you are the, I just tell you, we don't have the same father. Wenn uns jemand sagt, dass eine Person Katholik ist, heißt es nicht, dass wir den gleichen Vater haben. Das Because Pope is never my father. Weil der Papst nicht Christ mein Vater is my father. Christus ist mein Vater. Mary is not anything for me. Maria spielt auch keine besondere Rolle. The Bible said I'm greater than Mary. Denn bei dir in der Bibel steht, wir sind größer als Maria. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. They go through Mary and never through Christ. Sie wollen That's evil. Zu Maria, aber nie zu Jesus. Das ist böse. Mary was not the mother of the son. Weil Maria war nicht die Mutter vom Sohn. He was only the mother of the child. Sie war nur die Mutter vom Kind. He was only the mother of the body and not the mother of the spirit. Sie war nur die Mutter vom, also im Fleisch her, aber geistlich gesehen war Jesus Christus sogar der Herr von Maria. You know, Jesus needed the body to come here. Jesus Christus to pay the price. Einen Körper gebracht, um hierher zu kommen, um den Preis zu zahlen. You know, when he was a baby, the three wise men, they went there to worship him. It's not about the outside, it's about the God in him. Als Jesus Christus ein Baby gewesen ist, sind die drei weisen Männer sogar zu ihm gegangen und haben ihn als Baby angebetet. Das zeigt, dass es um den Geist geht und nicht um das Fleischliche. So Mary is not the mother of the son, but the mother of the child. The son was given. The child is born, the son was given. So also you and me today. Your parents, they are not your mother. Once you come to Christ, your real mother, father is Jesus Christ. Genau ist es auch bei uns, dass unser dass Jesus Christus unsere Mutter, unser Vater ist. It doesn't mean that we are to, you know, hate, we are not to hate them. We are to help them even to come to Christ. We should love them. Love them with the love of Jesus Christ. And not love them with fake love. Fake love, you join them. You join them in evil. You join them in rejecting Christ. That is fake love. You want to prove to them you love them. Amen. Help them to choose Jesus Christ. They need your help. If you really love them, you will choose Christ. So that they themselves will come to Christ. Mm-hmm. Amen? Amen. They are going to give account of themselves. You will not love to see them in hell. You will regret it. You will regret it. Amen? Amen. Das heißt nicht, dass wir unsere Eltern hassen sollen, aber wir sollen sie mit der Liebe von Jesus Christus lieben, indem wir uns für Jesus Christus entscheiden und ihn und zu ihnen auch predigen, damit sie auch zu Jesus Christus kommen. Weil keiner von uns möchte jemals unsere Eltern in der Hölle sehen, wenn wir ihnen nur die fleischliche, die weltliche Liebe geben und nicht das von Jesus Christus. That's why their son, it will even make them in hell to have more pain. They are going to regret more than those people that do not have children that are in heaven. You know that. Because they are, you are so close to them. You are close to them, and they could not make heaven. And that pain, you know, this place, you know, I like how we said this again. You know, the other time we talked about how if there is a grade in hell that people have, you know, different pain. Like in heaven, there's different grade in heaven, that category, different level. That in hell is a different level. Yes. People are going to regret more than others. That is the level. Because that you know that you have a friend so close to you, you live in the same house, the same room. And you are in heaven. He's not, that person is not in heaven. And he can even see you in heaven. And you know, maybe I don't know. You have been speaking to him or her. And he just refused to listen. The regret will be more than somebody that did not even have anybody even to speak to him. Maybe he heard it just once. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Menschen, die in die Hölle gehen und die Familienmitglieder oder Freunde hatten, die sogar zu ihnen gepredigt haben, die Kinder Gottes gewesen sind, die werden sogar in der Hölle noch mehr Leiden haben, weil sie so nah eigentlich da, an der Rettung waren, aber sich dagegen entschieden haben. Deshalb gibt es auch in der Hölle verschiedene Levels oder Parts, wo du dann auch einfach noch mehr Schmerz und Leiden empfinden wirst, einfach aufgrund der Tatsache, dass du Menschen um dich herum hattest, die für dich die gepredigt haben, weil du es einfach nicht wolltest. Vers 38. He said, I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Praise the Lord. They call God, God, God, God, God. Is God really your father? God is the creator. He created everything, including Lucifer. Amen? Amen. He created everything, including death. He created everything, including temper, to be angry. He wants us to be angry. Satan is not a creator. He perverts. He takes what God creates and corrupts it and pollutes it. Satan ist korrupt und das, was Gott erschaffen hat, perversiert es. Amen. Amen. He said, they answered and said unto him, verse 39, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that had told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Praise the Lord. Hallelujah. Let us, all of us should read verse 41. And 41, all of us together. One to go. You do the deeds of your father. Then said he to him, we need not God of the creation. We have one father, even God. Praise the Lord. You do the deeds of your father. Then said to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. No, the Muslims, they are so used to this. We have one father. We don't have one father. Jesus is saying we don't have one father. Your father and my father, they are two different fathers. Your father is the devil. Amen. So das, was die Pharisäer hier sagen, dass sie ein, dass Gott ihr Vater ist, das sagen selbst die Muslime auch, dass wir einen Vater haben. Aber wir haben nicht einen Vater, weil unser Vater ist Christus und deren Vater ist der Teufel. We have one creator and not one father. Amen? Wir haben einen Schöpfer, aber nicht einen Vater. God is the creator of everything. Amen? But he's not the father of everybody. It is only through Christ he is your father. If you receive Jesus Christ as your Lord and your Spirit, as your Lord and your Savior, he becomes your father. That is the only way. Wir haben einen Schöpfer, aber nur einen Vater durch Jesus Christus. Jesus was not even here to condemn them. He wanted them to know that they need him to be their father. Amen. Amen. Jesus war noch nicht mal hier, um all diese Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu Christ, um sie zu Gott zu führen. In verse 42, Jesus said unto them, if God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we are either to believe Jesus Christ or we are to call him a liar. Entweder one werden wir Jesus Christus glauben oder ihn als Lüge bezeichnen. Amen. Amen. Verse 43 says, why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. You are of your father, the devil. Verse 44. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jennifer, help us to read verse 44. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der okay, nun, weiter? Only that. Okay. Have you finished? Nee. Okay, can you read it again? Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselbe. Praise the Lord. Hallelujah. Elias, can you help us to read verse 44 again? Yeah. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. You are of your father, the devil, and the loss of your father. You will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. He left heaven. That's why he abode not in the truth. He left heaven. Er musste den Himmel verlassen. Amen. Amen. Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. The first liar. The first that left heaven. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is referring to a person when he told them, your father is the devil. Amen. Jesus hat sich auf eine Person bezogen, als er gesagt hat, dass der Teufel der Vater ist. Too far down earth. Es gibt zwei Väter hier auf Erden. Amen. Amen. We have two fathers on earth. Es gibt zwei Väter hier auf Erden. Christ, our father. Christ is either your father or Satan is your father. Entweder ist Christus dein Vater oder der Teufel ist dein Vater. If you don't belong to Jesus Christ, Satan is your father. Wenn du nicht zu Christus gehörst, ist der Teufel dein Vater. No matter what religion you belong to. Egal welche Religion. We just read it. Amen. Mm. You know, who can be closer to Jesus Christ than these people we just read about? Yeah, we are so close to Jesus Christ. You know that. Mm. Very close. Wer hätte näher sein können zu Jesus Christus als die Pharisäer hier? It is as if they are from the same God. From the same God, Abraham, from Abraham, amen. But Jesus is saying we have different father. Praise the Lord, amen. Two fathers on earth. Christ, our father, and Satan as their father. Und der Teufel als Vater. Once you are not saved, Satan is your father. You cannot have it both. Du kannst nicht beides haben. I don't have the same father with them. We don't have the same father with them. Wir haben nicht denselben Vater. We don't have the same Jesus with them. Wir haben nicht den gleichen Jesus. We don't have the same gospel with them. Wir haben das gleiche Evangelium. We don't have the same spirit with them. Wir haben auch nicht das gleiche, den gleichen Geist. They are different. You read 2 Corinthians 11, 3 and 4. Praise the Lord. We still have some minutes, please. Okay. Almost gone. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11. No one can hold it down. Praise the Lord. 2 Corinthians 11, 3 and 4. 3 and 4. But I fear lest any man, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preaches another Jesus, whom we have not preached, you see there, or if you receive another spirit, which you have not received, or another gospel, which you have not accepted, you might well hear with them. You don't accept another gospel. You don't accept religion. People want to, you know, God's children. They say, "Let me, I will accept them, but I don't believe them." You are deceiving yourself. Du akzeptierst kein anderes Evangelium. Weil viele von uns wollen immer Kompromisse eingehen. I don't accept them, but let me accept them, I don't believe them. There's nothing like that. Ich werde es zwar akzeptieren, aber nicht daran glauben. Two cannot work together except they are one. Zwei können nicht mit einer funktionieren, as simple as ABC. Funktionieren, außer dass sie eins sind. Birds of the same feather. Tell me your friend and I will tell you who you are. Sag mir deine Freund und sag mir, tell me those you move with. They will call your friend and I will know who you are. You know, when you are planting tomatoes, I don't need to be there. But once it grows up, I know that you plant tomato you planted there. You get it. Jesus said, by their fruit you shall know them. An ihre Früchte werdet ihr sie erkennen. No, what they call the Holy Spirit. It's not the true Holy Spirit. Was Menschen den Heiligen Geist nennen, das ist nicht mal der wahre Heilige. What they you know, it is evil spirit. Without Christ, any spirit that speak to you is not the Holy Spirit, but evil spirit. Wenn irgendjemand oder irgendetwas außerhalb von Christus zu dir redet, ist das nicht der Heilige Geist, sondern ein böser Geist. What they call the truth is never the truth. Amen. What they call the truth is never the truth. It's only Christ that is the truth. The devil is an unholy spirit. Der Teufel ist ein unheiliger Geist. Every demon is an unholy spirit. Jeder Dämon ist ein unheiliger Geist. Satan's angels are unholy spirit. Satans Engel, die gefallenen Engel. They are everywhere today. Sie sind überall. They are everywhere. They live in the air. We'll continue from here on Wednesday. Amen. Amen. Where they live is in the air. They live in the air. They were kicked out of heaven. And they are now living in the air, the space. That's where they live. That is their world. The atmosphere. That's where they live today. Sie wurden, also die gefallenen Engel und der Satan, die wurden von dem Königreich, also vom Himmel weg rausgeschmissen. Jetzt leben sie in der Atmosphäre. That's why Satan is called the prince of the air. Deshalb ist der Teufel der Prinz der Atmosphäre. Amen. Amen. He needs a body to be here. Er braucht einen Körper, um hier zu sein. He needs a body. If you remember Genesis, he went through serpent. Serpent is a living thing. He needs a living thing to be here, to be able to operate here in the natural world. Amen. Er braucht einen lebendigen Körper, um hier auf Erden legal zu sein, weil geistliche Sachen sind hier auf Erden illegal, deshalb müssen sie sich durch irgendetwas verkörpern. Und das hat Satan durch die Schlange gemacht. Just like the Holy Spirit needs your body to be here also. Praise the Lord. Jesus needs you to be, he needs your body to be here. Without your body here, Jesus cannot even be here. He is a spirit. Spirit, they are illegal here on earth. They need a body. So we continue from there on Wednesday. Amen. Praise the Lord. Please try to become in the